Wann kommen Sie? In welchem Augenblick? Überlegen Sie sich das doch nur. Sie kommen in einem Augenblick, wo schon ein anderer das Verbrechen auf sich genommen und die ganze Angelegenheit verwirrt hat. Und ich werde, das schwöre ich Ihnen bei Gott, dort alles so einrichten und arrangieren, dass Ihr Geständnis wie vollkommen unerwartet erscheinen wird. Diese ganze Psychologie wollen wir einfach vergessen. Mein Verdacht gegen Sie werde ich in nichts verwandeln, so dass Ihr Verbrechen als eine Art Umnachtung erscheinen wird. Denn genau genommen war es auch eine Umnachtung. Ich bin ein ehrlicher Mensch, Rodion Romanowitsch, und werde mein Wort halten. Raskolnikow schwieg traurig und ließ den Kopf sinken. Er dachte lange nach. Plötzlich lächelte er wieder, aber sein Lächeln war diesmal schon sanft und traurig. »Ach, nicht nötig«, sagte er, als ob er sich gar nicht mehr vor Porfiri verbergen wolle. »Es lohnt sich nicht. Ich brauche Ihre Strafminderung nicht.« »Gerade das fürchte ich ja«, rief Porfiri Petrowitsch warm und gleichsam unwillkürlich aus. »Das fürchte ich ja gerade, dass Sie unsere Strafminderung nicht brauchen.« Raskolnikow blickte ihn traurig und eindringlich an. »Hören Sie, verachten Sie das Leben nicht«, fuhr Porfiri fort. »Sie haben noch viel davon vor sich. Wie soll da eine Strafminderung nicht nötig sein? Warum nicht? Was sind Sie für ein ungeduldiger Mensch?« »Was habe ich denn noch vor mir?« »Leben. Noch sehr viel Leben. Sind Sie ein Prophet? Wissen Sie so viel? Suchet und ihr werdet finden. Vielleicht hat Gott Sie hiermit nur vorbereitet. Und die Kette wird ja nicht auf ewig angelegt.« »Strafminderung?« Raskolnikow begann zu lachen. »Oder haben Sie etwa Furcht vor der bürgerlichen Schande? Es wäre möglich, dass es Sie schreckt, nur wissen Sie es selbst nicht, weil Sie noch jung sind. Aber dennoch sollten gerade Sie sich nicht fürchten oder gar schämen, Ihre Schuld einzugestehen.« »Das ist mir egal«, murmelte Raskolnikow verächtlich und mit Widerwillen, als wolle er darüber nicht einmal mehr reden. Er stand wieder auf, als ob er irgendwo hingehen wollte, setzte sich aber von Neuem in sichtlicher Verzweiflung. »Da haben wir es. Das ist mir egal. Sie haben das Vertrauen und den Glauben verloren und meinen nun, dass ich Ihnen plump schmeichle. Haben Sie denn schon lange gelebt? Was verstehen Sie denn davon? Sie haben sich eine Theorie ausgedacht und schämen sich nun, dass sie durchgefallen ist und das Ergebnis so wenig originell war.